schau aus dem Fenster, was ich mein Körper nennt. Äußerlich ein Mann, der kämpft, im Geist ein zerstörter Mensch, der Selbstherrlichkeit als dieses Wort nicht kennt. Der Mann im Spiegel ist ihm schon seit langem fremd. Ein Lügenkonstrukt spinnt sich um einen Teil seines Lebens. Keine Zeit zum Schämen, ich verberge meine Tränen und baue mir eine Fassade auf aus Schall und Rauch. Ich enttäuschte so viele Menschen, die mir seit Jahren trauen. Warum grinst dieser Typ immer noch in den Spiegel? Kalkulationsmaschine, definitiv ohne Liebe, und verfolgt große Ziele, in denen er der Held ist. Dich mental überwältigt, eigentlich nur wegen des Geldes. Wer ist dieser Typ, der sich ich schimpft, der meiner Menschlichkeit das letzte Licht nimmt, der Spaß hat und labert, doch kein Moment da war, wenn ein Mensch, der ihm nahe stand, um seine helfende Hand bat. Ein Schauplatz des Krieges in meiner Seele, schizophrene Probleme, mit denen ich mich quäle, in einer peripheren Gegend in meiner Sphäre. Im Zwiespalt ist vielleicht nur der Mann im Spiegel, ein Schauplatz des Krieges in meiner Seele, schizophrene Probleme, mit denen ich mich quäle, in einer peripheren Gegend in meiner Sphäre. Dieser Mann im Spiegel zwischen Hass und Liebe. Ihr hört die Stimme und denkt euch, was für ein Berserker. Doch bin im tiefsten Inneren gefangen im Kerker. Bin ich mein eigener Herr oder bin ich mir selbst fremd? Verfolge ich mein Ziel oder verschwende ich mein Talent? Doch ich kämpf weiter für des Kaisers neue Kleider. Innerlings längst zerbrochen, habe Angst zu scheitern. Fühl mich einsam, leer, doch bin zeitlos. Yeah, mir ist kalt, als wenn ich ein Eisblock wär. Depression und Paranoia kommen in der Nacht, denn der Virus der Nacht, der hat sie mitgebracht. Wer ist dieser Typ im Spiegel? Ich erkenne ihn nicht. Er ist nicht mehr der kleine Junge mit dem Engelsgesicht. Erinnere mich, kann die Zeit nicht verstehen. Und was ihr über ihn denkt, das ist euer Problem. Denn ein Lächeln genügt, dass er wieder lügt. Doch keiner sieht, dass er mich verbiegt. Ein Schauplatz des Krieges in meiner Seele, schizophrene Probleme, mit denen ich mich quäle, in einer peripheren Gegend in meiner Sphäre. Im Zwiespalt ist es vielleicht nur der Mann im Spiegel, ein Schauplatz des Krieges in meiner Seele, schizophrene Probleme, mit denen ich mich quäle, in einer peripheren Gegend in meiner Sphäre. Dieser Mann im Spiegel zwischen Hass und Liebe. Mann im Spiegel.